In der Stadt Wonsan vom Bezirk Gangwon fand das internationale Flugfestival für Völkerfreundschaft Wonsan 2016 statt. Am 24. September gab es auf dem Flughafen Kalma eine feierliche Eröffnung. Vor Beginn der Veranstaltung legten die Teilnehmer vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt einen Blumenkopf nieder und verbeugten sich ehrerbietig davor. An der Eröffnungsfeier nahmen die Mitglieder des Verbreitungskomitees des Festivals, die Flugsportfreunde und die Werktätigen der Stadt Wonsan teil. Der Direktor des britischen Zuzereisebüros, David Thompson Rowlands, als stellvertretender Ehrenvorsitzender des Verbreitungskomitees, die Diplomaten und Botschaftsangehörigen verschiedener Länder in der DVK sowie Gäste aus vielen Ländern und Regionen der Welt waren auch dabei zugegen. Nach der Eröffnung gab es Kunstflüge der Militär- und Zivilluftfahrzeuge. Am Abend boten im Freilichttheater der Jugend Songdo-won die Künstlerinnen und Künstler des staatlichen Folklore-Ensembles und des Künstlerensembles vom Bezirk Gangwon die Schüler und Kinder vom Bezirk eine Revue dar. Am 25. September erfolgten die kunstvollen Auftritte der Fallschirmspringer und Freunde vom In- und Ausland sowie die ferngelenkten Flüge der Modellflugzeuge. Die Teilnehmer des Festivals überblickten nach ihren Wünschen von Luftfahrzeugen verschiedener Typen aus die Touristenzone zwischen Wonsan und Kumgangsan. Abends führten auf dem Platz Herren der Stadt Wonsan die Jugend und Studenten zu Ehren des erfolgreichen Verlaufs des Festivals eine Soiree durch.